erster für den Chorleiter mit Saiteninstrumenten nach der achten. Ein Psalm von David. Zweiter Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Bestrafe mich nicht in deinem Ärger. Dritter Herr, sei gnädig zu mir, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn ich bin sehr traurig. Vierter, meine Seele ist sehr traurig. Herr, wie lange wartest du noch? Fünfter Herr, komm zurück. Rette mein Leben. Hilf mir, weil du gnädig bist. Sechster, denn im Tod denkt man nicht an dich. Wer kann dich im Totenreich loben? Siebter, ich bin müde vom Seufzen. Jede Nacht weine ich in mein Bett. Meine Tränen machen mein Lager nass. Achter, meine Augen sind schwach vor Kummer. Ich bin alt geworden wegen meiner Feinde. Neunter, geht weg von mir, ihr bösen Menschen. Der Herr hat mein lautes Weinen gehört. Zehnter, der Herr hat meine Bitten gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Elfter, meine Feinde werden sich schämen und sehr erschrecken. Sie werden schnell weggehen und sich schämen.